Nee. Ach, bloß keine Geschichte. Ich verstehe das nicht, George. Was ist denn nur los schon mit dir? Schon gut, ich bin okay. Wegen dem Blut sieht das schlimmer aus, als es wirklich ist. Ich kratze schon nicht ab. Was ist denn nur passiert? Immer passiert was, seitdem er bei diesen Beatles spielt. Erzähl doch mal, was war denn los? Ja, was soll ich denn da groß erzählen? Ihr könnt euch doch denken, wie sowas anfängt. Da spielt man und versucht, anständig über die Runden zu kommen und die Leute anzufetzen. Und dann steht so eine Type auf und fängt an zu stänkern. Haut auf den Putz und meint, wir wären eine Scheißband. Also, hört man doch einfach drüber weg. Ja, das sagst du. Aber dann ist diese Type plötzlich nach vorne gekommen, hat sich eine Bierdose aufgerissen und sie Paul und John ins Gesicht gegossen. Wegen der blöden Weiber, die er mit hatte, hat er natürlich Oberwasser. Was mischst du dich denn da rein, wenn deine Kumpels belästigt? Das konnten doch die beiden auch alleine ausfechten. Ich weiß nicht, ob sie es getan haben. Vielleicht haben sie Schiss gehabt. Vielleicht haben sie auch gedacht, ach, wir tun so, als ob nichts war. Das ist ja auch nicht das Unvernünftigste. Ja, gut, das kann man sehen, wie man will. Auf jeden Fall lasse ich mir nichts bieten. Wenn einer glaubt, ein Musiker wäre eine feige Nulpe, kriegt das doppelt zurück. Aber George, das ist doch streitsüchtig. Musst du denn diesem Typen irgendwas beweisen? Lass sie doch einfach links liegen. Mit dem links liegen lassen ist das so eine Sache. Das machst du ein, zwei Mal und dann liegst du auf dem Kreuz. Klar, Pa, ich muss diesen Heinis was beweisen. Ich muss ihnen beweisen, dass sie bei mir schief landen, wenn sie landen wollen. Und wenn sie mir link kommen, kriegen sie einen linken Haken. Also, George, ich weiß nicht, das kann doch nun nicht der Sinn der Sache sein, dass du zu dieser Beatband gegangen bist, damit du nur dauernd in Schlägereien gerätst. Du musst mal ein bisschen clever sein und dich aus einer Sache rauswiegeln. So weit kommt's noch. Ich nehme die frontal. Die mögen mich ruhig für einen Waschlappen halten, weil ich immer nur hinter John und Paul stehe. Und da denken sie, ach, der spielt die zweite Gitarre, ist wohl bloß nur so ein Verlegenheitswürstchen. Den nehmen wir uns mal vor. Nee, die sollen gleich wissen, woran sie sind. Und wer einem von uns auf die Pelle rückt, der hat jeden Einzelnen gegen sich. Einer für alle und alle für einen, ist doch ein klares Wort. Ja, weißt du, ich kenne das. So haben wir damals bei dem großen Streik in der Werbschlosserei... Ach, Harold, Harold, jetzt lass uns doch bloß mit deinen kommunistischen Jugendsünden in Frieden. Also, George, ich weiß wirklich nicht, warum du in letzter Zeit so aggressiv bist. Gut, du bist in einem schwierigen Alter. Ach, schwierigen Alter, schwierigen Alter. Jetzt kommst du schon mit dem gleichen Gelaber, mit dem sie alle kommen. Wer ist denn alle? Alle? Das ist die Schule. Wenn sie nicht alle das machen, was der Porker will. Ist doch überall so. Wenn du in der Straßenbahn nicht sofort für jede x-beliebige Olle hochspringst, damit sie sich hinpflanzen. George! Na ja, oder in der Kneipe oder im Kaufhaus, ist ja auch egal. Überall seine Scherereien. Was hast denn du schon für Scherereien? Deine Eltern haben doch alles für dich getan, was sie tun konnten. Aber du warst ja immer so aufsässig. Das war George tatsächlich. Er sagte seinen Eltern früh und überdeutlich, dass er die Lehrer für einen Haufen Idioten hielt, die nur wild darauf waren, sich in ihrem Schulkral als Medizinmänner des Wissens auszutoben und die Schüler zu schikanieren. Er zog sich extrem auffällige Kleidung an und trug sein Haar provokativ lang. Die Sache mit dem Haar kam nicht von ungefähr und gibt einen ersten Anhaltspunkt zur Entschlüsselung von Georges Psyche. Er hatte abstehende Ohren und litt deswegen unter erheblichen Minderwertigkeitskomplexen. Du, die sind einfach toll. Also ehrlich, ich finde Jerry und seine Band besser. Also kannst du nun wirklich nicht sagen, der Schlagzeuger lahmt doch Philipp. Dafür haben die so einen blöden Gitarristen. Also blöd kannst du doch John nun wirklich nicht nennen. Ich meine doch nicht John, ich meine den anderen da, der sich immer so ängstlich nach hinten verdrückt. Der mit den Telleroren. Ja, der ist auch wirklich eine ulkige Type. Ein bisschen doof sieht er ja aus. Aber wie der sich neulich mit diesem Jeffrey geschlagen hat, das war schon klasse. Du mauserst dich ja zur Rockerbraut. Naja, aber ich finde es schon richtig, dass der sich nichts gefallen lässt. Und wenn er an der Gitarre auch so quick wie mit dem Schlagring... Der hatte ja gar keinen Schlag. Aber Eva hat schon recht, er spielt bescheuert. Der hat überhaupt nichts drauf. Der guckt bloß immer so blöde um sich mit seinen Watschelohren. Wie so ein Mike. Ihr seid gemein. Außerdem sieht man seine Ohren nicht mehr. Er trägt ja seine Haare jetzt lang. Und man denkt immer, jeden Moment hebt er vom Boden ab. Ach, so was Gemeines. Ihr stiert nur immer auf Paul, ob er euch vielleicht zulächelt, ob er euch vielleicht seinen Gitarrenpick in den Schoß wirft. Ihr seid doch so voreingenommen. Aber wartet nur ab. Dort wird eines Tages noch der Größte. Ich habe mich nie beschwert. Ich habe mir gesagt, nimm's wie es kommt, sei froh, dass du in der Band bist. Aber ich bin ja gar nicht so viel schlechter als die. Gitarre spiele ich allemal besser als John. Na, vielleicht kann der Paul besser singen. Der gibt ja auch mächtig an mit seinen Liedern. Aber mir geben sie ja nie eine Chance. Ich darf dastehen und ein bisschen klampfen, so als müsste ich noch dankbar sein, dass ich da überhaupt mitmachen darf. Die geben einem doch ständig zu verstehen, dass sie einem über sind. Georgie! Wie fühlst du dich denn so in meiner Band? So ist das deine Band. Wir spielen ja alle mit. Naja, ist nicht meine Band, aber ich habe sie gegründet und euch eingeladen. Und das musst du uns wohl immer aufs Butterbrot schmieren, was? Was erwartest du denn? Soll ich dir die Füße küssen oder den Arsch lecken oder was? Aber krieg dich, George Elaine. Deine Empfindlichkeit kann dann aber ziemlich nerven. Wir sind ein Haufen dufter Kumpels. Wir halten noch zusammen. Ja, wir halten zusammen, wenn ich das schon höre. Bis wann halten wir denn zusammen? Bis sich mal wieder einer unbeliebt gemacht hat. Wie? Zack, zack, habt ihr raus. Brian meint, es wäre besser. Brian meint den Scheiß. Der wusste gar nichts davon, dass ihr sowas vorhabt. Ihr habt es hier nur erst gesteckt, dass euch Pete stinkt, weil er die ganzen Mädchen am Hals hat und die eifersüchtig war. Das ist doch voll lächerlich. Wirklich, Paul? Wer hat denn immer gegeifert? Ach, ich kann das nicht mehr sehen, wie diesen Pete nachrennen. Die kampieren ja schon im Vorgarten von seiner Mutter. Das ist ja nicht mehr zum Aussagen. Pete wollte immer auf Superstar machen. Pete Best, der Schlagzeuger Superior mit dem James Dean Appeal. Das war für die Gruppe schädlich. Wieso denn? Hat er einen Takt falsch getrommelt? Hat er auch nur einen Gig verpasst? Hat er auch ein noch so furzkleines Solo versaut? Eifersüchtig wie zwei gar keine Teenager habt ihr ihn gehächelt. Also du hast es nötig. Dabei bist du doch auf uns alle eifersüchtig, weil uns Mädchen überhaupt angucken. Weil wir uns nicht verschlucken, wenn wir mal einen Schnaps trinken. Weil wir nicht bei jedem Lungenzug als große Husten kriegen. Du bist doch nun mal die Mickey Maus hier in der Band. Wir haben ja nichts getan, kannst ja mitspielen. Hab ich ja immer spielen lassen. Ja, ich möchte aber auch mal was singen. Ich möchte auch mal was Selbstgeschriebenes singen. Was Selbstgeschriebenes? Das möchte ich aber erst mal sehen. Nehmen wir mal ein Beispiel an Ringo. Der markiert auch nicht die starke Figur. Aber sollten wir uns doch wohl einig sein, dass jeder nur das macht, was er am besten kann. Und du spielst immer eine dufte Rhythmusgitarre. Da kann keiner was ab. Will doch niemand bestreiten. George hatte zunächst gar kein Interesse an Musik, schon gar nicht am Erlernen eines Instrumentes. Zu seinem 12. Geburtstag schenkte ihm die Mutter eine alte Gitarre. Der Skiffle-Musiker Lonnie Donegan hatte es George angetan. Der scheue Junge fand plötzlich eine Musik, die ihm hundertprozentig gefiel. Und ihm kam auf einmal die Idee, ein Gitarrenvirtuose zu werden. Dann würde ihm alle Welt applaudieren, er würde nicht mehr George Niemand sein, sondern ein Held, vielleicht. Er würde von Scheinwerfern eingeregnet auf der größten Bühne Liverpools oder vielleicht sogar Londons stehen. Und die Mädchen, meinte er, würden seinetwegen übereinander herfallen, um möglichst schnell nach vorn an die Rampe zu gelangen, wo George, der liebenswerte, scheue George, in die Knie ging und seine Gitarre in vorzüglicher Stimmung weinen ließ. Here comes the sun, here comes the sun. It's all right. It's all right. Das hinkriegen, Mensch. Ist doch gar nicht so schwer. Ach, verdammter Mist, Mensch, das sitzt und sitzt nicht. Scheiße, wieder verkehrt, Mensch. Ich weiß gar nicht, warum sind meine Finger so steif? Moment. Gleich hab ich's. Ja, ja, so. Ja, es kommt, es läuft. Prima. Ich hab's, ich hab's. Ach, der Übergang war noch nicht glatt genug. Muss ich doch hinkriegen, verdammt nochmal. Ach, Mensch, Scheiße. Tut mir die Finger weh. Aber ich muss das bis morgen schaffen. Nochmal. Finger. Junge, um Gottes Willen, die bluten ja. Ach, das sind nur ein paar Blasen, die aufgegangen sind. Aber um Gottes Willen, das kannst du doch nicht so lassen. Du kannst ja doch eine Blutvergiftung holen. Also sowas Unvernünftiges. Komm mal sofort mit in die Küche. Es muss verbunden werden, damit kannst du doch morgen gar nicht arbeiten gehen. Ich hab sowieso keine große Lust gehabt. Du hast nie Lust, als ob das für mich was Neues wäre. Sei mal froh, dass du nicht wie dein Vater auf der Straßenbahn rumhängst, sondern eine ordentliche Lehre machst. Ja, was ist denn schon ein Elektriker? Ein Beruf mit Zukunft, jetzt wo das Fernsehen so groß rauskommt. Aber ich weiß, wenn es nach dir ginge, würdest du einen lieben langen Tag nur Elektrogitarren reparieren. Ach, sowas Unvernünftiges. Ich kann mich gar nicht beruhigen. Ich meine, ein Hobby ist ja ganz gut und schön, aber das artet ja in Quälerei aus. Nur so kannst du was werden, Mutter. Was du nicht sagst. Da bin ich aber sehr überrascht, das von dir zu hören. Ich wünsche, du hättest die gleiche Einstellung, wenn es um deine Lehre geht. Mutter, wenn ich gut bin, dann kann ich vielleicht ganz groß rauskommen. Ja, so reden sie alle, die in diesen Skiffelschuppen rumhängen. Und ist einer von denen mal was geworden, außer einer lokalen Größe? Na, das ist doch schon was. Ja, wie sah es denn aus? Da haben sie ein bisschen Geld verdient und dann mussten sie sich natürlich gleich einen schicken Wagen kaufen. Oder sie haben es versoffen mit irgendwelchen leichten Mädchen. Es muss ja nicht jeder so werden. Eben. Und ich will gar nicht erst, dass du in die Verlegenheit kommst, mal so werden zu müssen. Du lernst was Anständiges. Beim Musikmachen kommt nichts raus. Die Kinder Liverpools sind eine ziemlich hartgesottene Brut von Rumtreibern. Sie werden schnell erwachsen zwischen den eintönigen, grauen Reihenhäusern aus dem 19. Jahrhundert. Vor 10 Jahren noch haben die Teenager der Stadt ihre Freizeit damit verbracht, auf Schutthaufen, in Bombenkratern oder zwischen grasüberwucherten Trümmern zu spielen, während ihre Eltern versuchten, sich in diesem armseligen Seehafen durchs Alltagsleben zu schlagen. Für die Besucher der Cavern, die Höhlenmenschen, wie man sie bald nannte, war Beatmusik eine von den möglichen Freizeitbeschäftigungen, um das Dumpfe einerlei ihres Alltags zu übertönen. Die irischen Einwohner Liverpools aus der Arbeiterklasse hatten in den 50er Jahren eine ganz hübsche Zahl von durchtriebenen Halbstarken hervorgebracht. Die fühlten sich wie die Motten vom Licht von den Clubs und Kneipen der Dockgegend angezogen. Meist waren das Abschlepplokale oder Seemannspinten, wo die Jukeboxen amerikanische Schallplatten spielten. Für die Teddy Boys war Rock'n'Roll eine andere Art und Weise, das festgefügte Arbeiterklassenwertsystem ihrer Eltern zu unterminieren. Trinken, Schlägereien und Herumtanzen zur Musik Bill Haleys wurden zum favorisierten Zeitvertreib der Brillantinehaarigen. Die Mittelklasse-Eltern warnten ihre Kinder: Haltet Abstand. Aber die ließen sich nicht so leicht vom Nervenkitzel des Freizeitausflippens abschrecken. Trotzdem war Rock'n'Roll zu der Zeit fast exklusiv das Interessenreservat der Arbeiterjugend, genau wie in den Vereinigten Staaten. Ich komme ganz groß raus. Es wäre schon gut, wenn man so wäre wie die Typen im Kino. Die sagen immer, das ist eine Traumfabrik. Und im Privatleben sind die Stars ganz anders. Das glaube ich nicht. Das halte ich für übertrieben. Die sind doch solche Stars geworden, weil sie wirklich so sind. Ob Humphrey Bogart wirklich privat so ist wie in seinen Filmen? Oder ist er vielleicht ein spießiger Miesepeter? Oder ein Pantoffelheld? Es wäre ganz ulkig, sich vorzustellen, dass man selbst da oben auf der Leinwand flimmert. Und alle gucken zu einem hoch und sie sagen: Ach Mensch, hat der Chancen. Der kommt rum und der lernt Leute kennen und der wird von Leuten kennengelernt. Mensch, wenn ich Bogi wäre, dann würde ich tief durchatmen, damit es beim nächsten Mal für den längsten Lungenzug der Kinogeschichte reicht. Und ich werde wie er die Zigarette zwischen die Finger nehmen und die ganzen Typen im Parkett werden näher ranrücken und sagen: Cool, Mensch, du bist cool. Spiel's nochmal, Sam. Spiel die Platte nochmal, alter Junge. Das kann ich nicht, Mister. Die hat einen Sprung und ich weiß auch nicht. Spiel's nochmal. Los, einfach so. Wegen der guten alten Zeit. Welches Lied meinst du denn nur? Du hast so oft gespielt. Spiel's nochmal. Spiel I Wonder Hold Your Hand. Da hängt so viel dran, du hast ja keine Ahnung. Na, wenn du so dran hängst, Mister, dann suche ich dir deine Platte raus. War damals in Alabama. Len hatte seinen Auftrag verpatzt und irgendwas davon gefaselt, dass unsere Abteilung größer als Jesus war. Ja und? Der Ku Klux Klan war hinter uns her. Die haben ihre Typen auf uns angesetzt. Wir haben sie abgeschüttelt. Mensch, wir haben die abfahren lassen. Du, spiel's nochmal. Aus Anhänglichkeit an die alten Zeiten. Genau. Die kommen doch nicht wieder. Da Damals im Schießstadion. Wir waren alleine auf der großen Rasenfläche. Und trotzdem war die ganze Welt dabei. Das sind Momente. Da bleibt dann das Herz stehen. Und man sagt sich, ich kann nicht mehr weiterleben. Warum sollte ich auch? Du, spiel nochmal She Loves You. Die Erinnerungen sind das Größte. Blöd, aber wahr. Mensch. Wir waren damals so entsetzlich jung. So lachhaft jung und blöd und unerfahren und hungrig und durstig nach allem, was außerhalb Liverpools lag. Auf die alten Zeiten. Love me do. Please, please me. From me to you. Don't bother me. Was? Es war mein erstes selbstgeschriebenes Lied. Ich war damals 20. Ich weiß gar nicht mehr, ob das vor oder nach der Audienz bei der Königin war. Vielleicht waren wir auch gar nicht bei der Königin. War das Lied nicht zufällig da? Ja, macht nichts. Ich weiß noch ganz genau. Es war so herrlich unbedarft, so ein kleines, nichtsnutziges Schlagerliedchen. Und die Mädchen kreischten wie die Wahnsinnigen, weil sie sowas vorher noch nie gehört hatten. Wenn man ehrlich ist, als so ein Typ ist man zu alt. Da wirkt man zwar vollbusige, reifere Frauen mit viel Geld, aber für die ganz steilen Zähne in den Schuppen ist man doch nur ein Opa. Nee, wenn ich so ein Kinoheld wäre, dann hätte ich nicht mehr viel Zukunft. James Dean. So was müsste man sein. So ein Typ wie James Dean. So unverbraucht, so ganz ohne blöde Vergangenheit hinter dir. Ein Typ, der auch zugab, dass er Probleme hat und gerade deshalb so wirkt. Der Pete, den John und Paul so elegant abserviert haben, der kam als James Dean-Typ mächtig an. Es wäre ganz ulkig, sich mal vorzustellen, dass man selber sowas wäre. Sie haben Feigling zu mir gesagt. Und ich wusste, wenn ich das auf mir sitzen ließ, dann brauchte ich mich von den Jungs nicht mehr sehen zu lassen. Und da habe ich mitgemacht. Es ging darum, wer mit nassen Fingern am längsten auf der Gitarre spielen konnte, versteht ihr? Mit nassen Fingern am Strom! Wir verstehen dich, mein Junge. Sprich dich aus, red's dir von der Seele. Ja, wir verstehen nicht. Das habe ich einfach mitgemacht, weil... Und dabei ist mein... Der Kurzschluss hat ihm die Finger weggebrannt. Du musst es dir von der Seele reden. Nur so wird alles wieder gut. Darum geht es doch gar nicht. Ich meine, man kann nicht ständig rumrennen, als ob man was zu beweisen hätte. Genau. Als ob man zu beweisen hätte, dass man Kerl ist. Genau. Dass man sich, obwohl man es gar nicht ist. Genau, das kannst du nicht und das brauchst du. Hör doch endlich auf und hör mir zu. Das betrifft dich doch genau. George, du gehst nicht zur Polizei. Keiner von den Typen, die dabei waren, wird zur Polizei gehen. Warum solltest du der Einzige sein, der darin verwickelt ist? Aber ich bin darin verwickelt, Mutter, verstehst du denn nicht? Ein Junge ist ums Leben gekommen durch ein blödes Spiel, an dem ich beteiligt war, weil wir uns was beweisen wollten. Das ist noch lange kein Grund, dass du dein Leben durch die unüberlegte Entscheidung eines Augenblicks verdirbst. Du bist noch jung. Was hat das damit zu tun? In 10 Jahren wirst du dich überhaupt nicht mehr erinnern, dass das passiert ist. Vater. Du kannst dich nicht ruinieren für andere. Halt mir jetzt keine Predigt! Vater, hast du mir nicht immer gesagt, die Wahrheit steht überall? Ja. Hast du das gesagt oder nicht? George, es wäre doch töricht, all deine schönen Pläne. Hör auf, dich einzumischen. Es genügt, dass du ihn bevormundest. Mach mich nicht auch noch zu sowas. Vater, du hast es gesagt. Die Wahrheit... sag es ihr ins Gesicht, sie will es ja nicht glauben, sag es ihr. Wenn du erwachsen bist, dann wirst du vieles anders sehen. Ich glaube nicht, dass ich dann so werden möchte wie du. Nein, nein. Ich will lieber nicht. Wer hat denn bloß gesagt, dass Träume nicht gefährlich sind? An so einer Rolle kann man umkommen. Ist gut, wenn man das bei Zeiten merkt. Ich kann verrückt werden. Ich möchte James Dean auf der Bühne werden, aber wenn ich es wäre, kriegte ich Zustände. Ich bin vielleicht doch zu schwach. Aber verdammt, das sagen sie alle. Und ich will nicht, dass sie recht haben. Wenn man sich was beweisen will, muss man eben keine Zweifel haben. wenn die da unten von den Sitzen hochspringen. Wenn sie vorne an der Rampe nach mir hochgrapschen. Weil ich merke, dass sie viel mehr wollen als nur ein Autogramm. Wenn man sich umguckt, so weit in die Spotlights lassen und überall die grinsenden, verzückten, heulenden, ekstatischen Gesichter sieht und sich plötzlich klar wird, Mensch, die sind so, weil du, nur du und keiner sonst auf der Bühne steht. Dann weiß man, was Macht ist. In solchen Momenten nach einem Song, da ist einem für eine Minute die ganze Welt aufs Konto geschrieben. Mensch, das ist ein Gefühl, das möchtest du so oft erleben wie ein Orgasmus. So ein Gefühl müssen so Typen wie Marlon Brando gehabt haben, wenn sie auf ihren heißen Maschinen saßen, fest die Schenkel dagegen pressten und genau wussten, so ein Ding war mehr wert als ein Mustang. Das war eine Waffe, ein Schuss aus dem Schoß. Du hältst gefälligst die Fresse. Einer kann nur kommandieren. Du hast uns schon letzte Woche verdammt reingerissen. Uns stinkt dein Scheißgehabe schon lange. Wenn du hier einen großen Führer markieren willst, dann zeig gefälligst auch mal ein bisschen was von deinen Führerqualitäten. Soll das etwa heißen, ihr Arschlöcher seid mit mir unzufrieden? Bloß weil die Sache mit dem Polizeilaster nicht geklappt hat? Warum hat sie denn nicht geklappt, Großschnauze John, ha? Weil dein Bruder, diese verdammte feige Sau, nicht zur richtigen Zeit da war, wo er sein sollte. Weil er sich vor Angst in die Hose geschissen hat. Weil du keine vernünftige Organisation mehr hast. So, weil man mir nicht mehr trauen kann. Weil man nicht mehr weiß, ob man heil rauskommt. Lässt man die Gruppe in den Stich, bringt die anderen Kumpels in Gefahr und riskiert, dass einige von uns draufgehen. Was ist denn da so großartig dran, ha? Was ist denn da Heldentum? Wir lassen uns nicht mehr von dir kommandieren. Haben die Schnauze voll. Sag das noch mal. Wir haben's dick und satt. Ja, nicht mit mir an. Dann zieh ich mal ganz andere Seiten auf. Ja, das wollte ich ja schon lange mit dir machen. Du bist nämlich überfällig, du Arsch mit Ohren. So. Das war wohl mal nötig. Damit ihr anderen Arschlöcher kapiert, wo es lang geht. Einer muss führen. Einer muss vorne sein. Und das bin ich. Ohne mich wird dir nur ein Stück Scheiße, das in der Gosse rumgurgelt. Ich hab doch diesen Haufen erst in Schwung gebracht. Wir sind die Nummer 1 hier im Bezirk. Und warum? Weil Paul so großartig Bassgitarre für die kleinen Mädchen mit den nassen Schlüpfern spielt? Weil John so herrlich blöde Feierauftexte schreibt? Weil Ringo so mit Schucke trommelt? Nein. Wir sind oben, weil ich dem Laden Rückgrat gebe. Weil ihr einen braucht, der euch Arschlöchern Mumm vormacht. Weil ihr doch ganz genau wisst. Pass auf, er hat ein Messer! Scheiße. Wir spielen jetzt die Rhythmusgitarre. Sagen Sie, wer ist der junge Mann? Wen meinen Sie denn? Da drüben den, der gerade aufsteht. Ach, das ist George Harrison von den Beatles. Von den Beatles? Ein origineller Name. Die Band gefällt mir. Können Sie den jungen Mann mal an meinen Tisch holen? Klar, Mr. Epstein. Er ist faszinierend. Wie er sich bewegt. Es ist fast animalisch. Und dennoch hat er eine knabenhafte Unschuld. Ich rede wie ein alter Mädchenhändler, wie ein seniler Freier. Aber er gefällt mir. Ich mag seine kaum verhüllte Wildheit. Es ist dieser Ausdruck von Arroganz und gespielter Langeweile. Arroganz und Langeweile aus Unsicherheit. Ich mag sie, alle. Diese Burschen mit den rotzfrischen Gesichtern, in die der Alltag von Liverpool noch so viel Ungereimtes reinschreiben wird. Ich mag sie, weil sie stark und böse sind. Pro Brutalität als Attitüde, noch als Spiel. Der starke Mann auf der richtigen Straßenseite, wo die Gang sich tummelt, die zählt, der man einfach zugehören muss, wenn man was gelten will. Eines Tages wird sich die aufgeschminkte Aggressivität in ihr Gesicht fressen. Die Existenzangst wird sie ausmergeln. Sie werden hart und gemein, weil das ekelhafte Leben sie dazu zwingt. Sie werden so wie ihre Väter. Ohnmächtig hassen, jähzornig resignieren. Sie werden sich in Kneipen schlagen, dem Dock hin und wieder einen braven Streitposten markieren. Sie werden nichts ändern, weil sie im Straßenkampf das Anpassen gelernt haben. Aber wenn sie noch so jung sind, wenn ihre Uniform noch nach frischem Leder riecht, wenn ihr Körper noch sehnig und bogenschnell ist, dann sind sie richtig. Ich mag solche Burschen. Ich mag ihren tollpatschig-krapschigen Händedruck. Ich mag ihr freches Grinsen, ihre schlachsige Verlegenheit, wenn ich ihnen sage, dass sie ein prima Kerl sind. Ich mag sie, weil sie mir etwas geben, was ich selbst an mir vermisse. Ich wünschte, ich wäre so wie sie geworden und nicht ein neurotischer Elektrohändlerssohn, der sich am Leben plagt, der dauernd Zweifel hat, ob er etwas taugt, wofür er etwas taugt. Die blutarme Kindheit jener Burschen ist mir erspart geblieben. Aber ich hänge nicht weniger in der Luft als sie. Wenn sie da auf der Bühne stehen und auf ihresgleichen herabglotzen, ängstlich wie die Schafe, die zur Schlachtbank eines unerbittlich richtenden Publikums geführt werden, dann tun sie mir leid. Dann möchte ich sagen, Jungs, ihr müsst ja nicht. Ihr braucht die solide Kumpanei in der Gießerei, im Karosseriewerk. Und schon ein paar Minuten später schäme ich mich wegen meines Hochmuts. Und ich erkenne, dass sie mir so unendlich überlegen sind, wenn sie an ihren Gitarren spielen wie in einem Phallus oder einem Maschinengewehr. Und ihre Zuhörer, die doch kaum weniger naiv und kaum weniger armselig sind, in Brand oder in Ekstase setzen. Da ist plötzlich Solidarität zwischen Bühne und Parkett. Und ich merke auf einmal, diese Jungs sind viel freier, als ich von ihnen dachte. Oder als ich selbst bin. Sie sind vielleicht ökonomisch abhängig, aber sie gehören sich selber. Und ich sage mir, wenn ich mich ganz verschämt aus der hintersten Reihe fortschleiche, dumme Heulsuse, was du dir alles zusammenreimst. Aber es stimmt doch, ich beneide diese Jungen um ihre Kraft, um ihre Jugend, um ihre Leidenschaftlichkeit, um alles, obwohl ich doch weiß, wie schnell es auch mit ihnen vorbei ist. Ich habe nichts von ihnen. Selbst mein Jungsein ist dem sinnlosen Geschäftigsein für Vaters Business draufgegangen. Ich habe nie gewusst, was ich wollte. Nein, das ist nicht wahr. Ich habe es schon gewusst. Ich habe aber auch gewusst, dass ich was wollte, was ich nicht erreichen konnte. Wenn diese Jungs auf dem verdreckten, klapprigen Podium im Cavern Club wüssten, wie ich sie beneide. Denn sie haben für sich erreicht, was so ein junger Traum in Liverpool ist. Ich habe meinen Traum nie geschafft. Ich bin ihm noch nicht mal nahe gekommen. Große Opern singen, Covent Garden, La Scala. Ich habe nie gewusst, wie man es anfängt. Ich habe mich nie getraut, aus Angst, dass es schief gehen könnte. Und nun verkaufe ich Schallplatten, um wenigstens dabei zu sein, wie sich andere ihren Traum erfüllen. Und bei jeder Opernplatte, die weggeht, denke ich mir, wie wäre das gewesen, wenn die Leute eines Tages in den Laden gekommen wären. Guten Tag, Mr. Epstein, ich hätte gerne eine Platte. Na, Sie wissen doch schon, die, wo Ihr Sohn drauf singt mit dem Londoner Philharmonischen Orchester. Sie müssen stolz auf Ihren Sohn sein, Mr. Epstein, er hat doch Liverpool berühmter gemacht. Ich werde es nie schaffen. Ich bring's nicht. Ich habe nicht die Kraft. Die Kraft, die diese Jungs haben. Mein Gott, sie haben doch alles. Warum können sie es denn nicht einsetzen? Ich will, dass diese Jungs groß werden. Ich will, dass die Welt von ihnen spricht, dass sie weiß, ein Junge aus Dovedale oder Littleland kann's schaffen. Ich bin's irgendwie diesen Jungs schuldig, dass ich ihnen helfe. So wie ich sie im Halbdunkel beobachte, so soll die ganze Welt sie sehen. Und vielleicht wird die Welt dann auch ein wenig von Brian Epstein sprechen. Am 25. August 1967 flogen die Beatles nach Bangor, Indien, um sich in transzendentaler Meditation unterrichten zu lassen. Brian fuhr nach London und blieb dort übers Wochenende. Am Sonntag, dem 27. August, fand man ihn tot in seinem Schlafzimmer. Der Leichenbeschauer sprach von einem Tod durch Unfall, der auf den kumulativen Effekt von Bromid in einem Präparat namens Carbitol zurückzuführen sei. Brian hatte es schon seit langem genommen, weil er ständig unter Schlaflosigkeit litt. Binnen weniger Tage wurde sein Bruder Clive zum neuen Direktor der Managementorganisation NEMS ernannt. Die Beatles beschlossen, sich in Zukunft selbst zu managen. Mit diesem Entschluss leiteten sie ihren Abstieg ein. Wenn du bloß ein Wort sagen könntest und es würde den Leuten haargenau was sagen. Und dann nimmst du dir alle Wörter, die dir alles sagen, und du bringst sie in zwei Zeilen zusammen. Und du musst immer nur diese Wörter gebrauchen, immer nur diese Wörter sagen. Ja, wie die Hare Krishna-Gesänge. Abgesehen davon, dass die Bedeutung der Wörter ja allmählich schwindet. Genau. Alle halten sich immer an der Bedeutung des Wortes fest und nicht so sehr am Klang des Wortes. Am Anfang war das Wort. Und so ist es auch mit Krishna, dass man sagt Krishna, Krishna, Krishna. Es ist eben nicht das Wort, das du sagst, sondern der Sound. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna. Es ist einfach nur Sound. Und das ist prima. Sound, das ist Vibration. Und je mehr du in so eine Vibration reinbringst, desto mehr bekommst du heraus. Aktion und Reaktion, das muss man den Leuten klar machen. Nicht wahr, es ist doch ganz klar, die ganze Geschichte mit dem Leben und all die Antworten auf alles sind in einem göttlichen Gesetz beschlossen. Karma, Aktion und Reaktion. Es ist so offenkundig, jeder weiß, wenn er glücklich ist, sind die Leute um einen herum glücklich. Oder dass glückliche Leute um einen herum einen glücklicher machen. Es ist so wie, du gibst mir und ich gebe dir. Alle wissen das, aber sie denken nicht daran, ihr Tun und Lassen im Alltag danach auszurichten. So ist es doch mit jeder Aktion, die du unternimmst. Da gibt's eine Reaktion drauf. Und wenn du eine gute Reaktion willst, dann setze eine gute Aktion voran. Und wenn du eine schlechte willst, dann schlag jemandem ins Gesicht. So sieht's doch aus. Alles ist irgendwie eins. So ist das mit Himmel und Hölle. Himmel und Hölle gibt es hier an Ort und Stille. Jetzt in diesem Augenblick. Du richtest Himmel oder Hölle mit deinen Aktionen an. Das leuchtet doch ein, oder? Tja, war es denn einfach, mit den Leuten in Indien zu kommunizieren? Mit den meisten Leuten findet Kommunikation ohne Worte statt. Die haben da so großartige Musiker. Es war so wundervoll und es war wirklich so unkompliziert. Alles dreht sich darum, demütig und schlicht zu sein. Man muss wirklich ganz demütig sein, damit du du selbst wirst. Und zumindest eine Chance hast, du selbst zu werden. Die Musiker da, die waren alle fortgeschrittene Studenten von Ravi. Und er unterrichtete sie gerade. Wir waren nur da, um ein bisschen zuzusehen. Und er saß in der Mitte und sang. Und sie folgten ihm. Und sie machten das 2,5 Stunden lang. Alles Improvisation. Er sang. Es war wirklich ganz schön toll. Ich war ganz platt, als ich all diese Leute spielen hörte. Sie waren so bescheiden. Und sie sagten, es ist eine große Freude, sie kennenzulernen. Und das war einfach furchtbar. Denn ich wollte doch auch bescheiden sein. Deswegen war ich doch da, nicht weil ich ein Beatle war. Ravi Shankar ist so brillant. Und diese Leute da, so wie ich das sah, die waren wirklich klasse. Mit denen zu kommunizieren, da gibt's keinen Schmus, denn die machen keinen. Das ist keine westliche Gedankenspielerei oder so. Die sind ein bisschen mehr spirituell eingestellt. Und sie fühlen das alles mehr. Hast du das selbst auch für dich gespürt? Ich habe immer die Vibrationen gespürt, die ganze Zeit bei den Leuten, mit denen ich war. Sie haben alle ihre Probleme. Aber sie sind einfach glücklich. Und sie haben ihre Vibrationen. John. Maharishi, ist was? Ist was, ist was. Ich habe vor einer Viertelstunde einen Orangensaft bestellt. Was ist mit diesem Hotelpersonal? Was denken Sie? Ich bin kein Hungerkünstler. Ich sehe gleich mal nach. Und bestelle auch den Wagen gleich. Das brauchen wir nicht, da gibt's Taxis genug. Was heißt denn Taxi? Ich denke, wir fahren mit einem Rolls-Royce. Ja, aber wir wollten euch... Ich meine, es ist ein bisschen komisch, wenn man durch so ein Viertel mit dem Rolls fährt. Und wer hat denn gesagt, dass wir dahin wollen? Elend kann ich in Indien genug sehen. Ich bin nach England gekommen, um die Seele eures Landes zu spüren. Um zu wissen, warum eure Seele krank ist. Da brauche ich nicht in den Slums herumzuhängen. Ich bin kein Sozialarbeiter. Das ist Inspiration. Das ist Versenkung und Erleuchtung. Ja, das kann man... Widersprich nicht. Oh, was ist es schwer, euch Engländern Demut beizubringen. Widerspruch ist übel, krank. Er verschmutzt die Seele. Du musst lernen, dich zu beugen. Wo ist denn George? Er kommt gleich. George! George, komm noch mal rüber. Was ist das für ein Leben? Was ist das für ein Zimmer? So ein ordinäres westliches Hotelzimmer. Keine Blumen, kein Licht, keine Musik. Das macht alles doppelt schwer, sich zu konzentrieren, sich völlig zu verinnerlichen. Heute Abend wird es wieder... George! Wo wird denn das heute Abend sein? Es ist ein Versammlungsraum in Südlondon. Hoffentlich ist es keine stinkige Baracke. Wir haben extra auf die Plakate drucken lassen, dass Rauchen vermieden werden soll. Ach, Rauchen. Es sind die Ausdünstungen dieser Menschen. Man möchte sich während solcher Sitzungen dreimal in Parfum baden. So sehr riechen diese Menschen. Vorgestern in Manchester. Das roch ja wie ein Choleradorf am Ganges. Wir werden dafür sorgen, dass gesprüht wird. Ja, und nicht zu knapp. Hat die Kollekte was gebracht? Ja, etwa 850 Pfund. Gut, dann tut noch das Gleiche hinzu. Jeder von euch das Gleiche. Und das überweisen wir dann an meinen Treuhänder zum Aufbau meiner Meditationsstation in Bangor. Ich dachte, wir überweisen es an den Sozialfonds zur Dürrebekämpfung. Ach, was wisst ihr, was sie mit dem Geld machen? Das meiste geht doch drauf für Verwaltungskram und den Rest schluckt die Korruption. Bis dann ein bisschen zu den Dürreregionen durchsickert, sind sowieso alle verhungert. Und was hilft es auch? Ein Tropfen nur, ein Tropfen, der aus dem Meer des Leidens verdunstet. Aber das wäre doch schon was. Irgendwie muss doch ein Anfang gemacht werden. Ein Anfang, ein Anfang, ein Anfang. Warum sich um diese belanglosen irdischen Dinge kümmern, wenn doch der Himmel den größeren Lohn verheißt? Das Leben ist nur ein Durchgangsstadium zu höherer Schönheit und Würde. Das allein zählt. Und dafür arbeite ich. Es ist so schwer für einen Europäer zu verstehen. Ich weiß, ich gebe mir ja auch viel Mühe. Ich habe ja Geduld. Ich will euch ja helfen. Aber ihr seid noch zu aufsässig. Der Erfolg macht euch stolz. Doch Stolz ist Gift. Ihr müsst erkennen, dass eure Musik schlecht ist, weil sie fleischlich ist, weil sie so diesseitig ist. Aber indirekt ist eure Musik auch gut, weil sie euch die finanziellen Mittel gibt, das Jenseits schneller zu gewinnen. Es tut mir leid, Sie zu unterbrechen, aber wir müssen jetzt gehen. Wohin denn wieder so eilig? Oh, diese westliche Hast. Wir haben eine Verabredung mit Jean Shrinton für einen Fernsehauftritt. Oh, ich erinnere mich an Sie. Ein süßes, sündiges Kind. Aber sie hat Vibrationen. Man spürt, dass sie sich bemüht, das Ordinäre diesseits zu überwinden. Man spürt sofort, sie hat die Fähigkeit, nur durch ihre physische Präsenz zu kommunizieren. Sie ist spirituell ungemein anregend. Ich würde sie gern noch einmal kennenlernen. Sie interessiert sich sehr für indische Mystik und... für alles, was Sie lehren. Oh, ich habe es gefühlt, dass sie beseelt ist. Schickt sie ruhig zu mir. Sie kann kommen, wann immer sie möchte. Mein Rat soll ihr nie verschlossen sein. Hare Krishna. Thank you. see love, but it takes so long, my love. Das Dreifachalbum All Things Must Pass, das George 1971 veröffentlichte, wirkte wie eine Befreiung für ihn. Es war sowohl ein eindrucksvolles, persönliches Bekenntnis, als auch eine grandiose Geste, ein Triumph über jahrelange künstlerische Bescheidenheit oder gar Frustration. Auf sämtlichen LPs der Beatles war George, der sich nach eigenem Bekunden zumeist als Sessionmann für Paul fühlte, lediglich 18 Mal als Autor vertreten. In dieser Extravaganz aus Frömmigkeit und Opferbereitschaft, deren schiere Größe und Ambition so etwas wie ein Krieg und Frieden das Rock'n'Roll darstellt, ist die Musik nicht allein die einzige Botschaft. Die Texte stehen zentral. Manchmal bemüht er sich zu sehr mit Worten. Er nimmt sich oder sein Thema zu ernst. Oder, wenn man das Thema unmöglich ernst nehmen kann, es fehlen ihm die Mittel, einen überzeugenden Eindruck von seiner spielerischen Beschäftigung mit dem Gegenstand zu vermitteln. Harrisons Orientalismus ist zweifellos aufrichtig, klingt aber unecht. Er bemüht sich selbst da noch um Authentizität, wo es nun wirklich nicht mehr funktioniert. Gute Absichten und Inspiration werden ihm niemals den Background vermitteln, das Geburtsrecht gewissermaßen, aus dem die Musik hervorgegangen ist, die er ständig nachmacht. Die Produktion ist wagnerianischer oder brucknerscher Größe. Die Musik von Berggipfeln oder weiten Horizonten. Ein monolithischer Sound. Georges Religiosität, seine Suche nach Ego-Aufgabe, passen genau zu einem Sound, in dem die individuellen Elemente dem Gesamteindruck untergeordnet sind. Wenn Paul das Studio als sein Heim und seinen Herd ansieht, dann ist das Studio für George wie eine Kathedrale. Yeah. The Beatles, George Harrison, The Fool on the Hill von Barry Graves. George Harrison, Norbert Langer. John Lennon, Christian Brückner. Paul McCartney, Gerd Böckmann. Brian Epstein, Moritz Millar. Der Maharishi, Georg Korten. Die Mutter, Gudrun Genest. Der Psychologe, Werner Wieberneit. Sowie Almut Eggert, Helga Kraus, Michaela Pfeiffer, Hubertus Bengsch, Nero Brandenburg, Ulrich Herlitz, Hans Marlau, Arndt Schirmer und Klaus-Peter Wolf. Gitarre Lutz Ulbrich. Produziert und arrangiert von Walter Bachauer, Ulrich Gerhardt, Barry Graves, Gabriele Kreuzmann-Holm und J.F. Schulz. Eine Sendung von Rias Berlin. Und das war der dritte Teil unserer Beatles-Reihe von Barry Graves, dem 1994 verstorbenen Rias-Moderator und Autor. Ob das Bild, das Graves von den Charakteren der Band zeichnet, der Wirklichkeit entspricht, ist schwer zu sagen. Immerhin ist das meiste von dem, was Graves inszeniert, irgendwie überliefert und teilweise sogar ganz gut dokumentiert. Aber natürlich arbeitet er sich hier vor allem am Mythos und am Klischee der Helden ab. Und eigentlich ist das ja auch interessanter als ein akkurat nachvollzogener Lebenslauf. Nächsten Sonntag geht es dann in der letzten Folge um den Beatle, der als der unkomplizierteste und zugänglichste gilt. Um Richard Starkey, besser bekannt als Ringo. Oh, wow. Ja, wirklich nett von Ihnen. Obwohl das ja eigentlich so ganz bescheiden war, so anzufangen. I'm the greatest. Ja. Aber John hat das Lied für meine letzte LP geschrieben. Ich glaube schon, dass Sie das wohl nicht so richtig ernst nehmen. Ein bisschen komisch ist mir ja schon zumute, so ganz alleine auf der Bühne. Naja, sonst habe ich immer mit drei anderen zusammengespielt und da saß ich am Schlagzeug und hat mich ja sowieso niemand gesehen. Ne? Und dann soll ich eine ganze Show für Sie alleine machen. Vielleicht finden Sie die Band wenigstens. Mehr davon in einer Woche bei Aus den Archiven. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Mein Name ist Martin Hartwig. Machen Sie es gut.